Hallo, guten Tag. Bitte schön. Hallo. Hallo, guten Tag. Journalist, mein Name. Ich bin als Assistentin auf dieser Station tätig. Ich möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Ja, sehr gut. So, wie heißen Sie? Ich heiße Verena Hofer. Verena Hofer. Frau Hofer, können Sie bitte Ihren Namen und noch einen Nachnamen buchstabieren? Ja, mein Vorname Frau Erena Verena. Okay. Und der Nachname Hofer, Hofer. Gut, sehr gut. So, Frau Hofer, wie alt sind Sie? 38 Jahre. Achtung. 30. Wann sind Sie genau geboren, Frau Hofer? Am 4. März 1985. Okay, sehr gut. Wie viel wiegen Sie, Frau Hofer? Darf ich fragen? Wiege 59 Kilo. 59, okay, sehr gut. Wie groß sind Sie, Frau Hofer? 1,72 Meter. 1,72 Meter, okay. So, Frau Hofer. Was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Ja, vor ungefähr 2 Stunden habe ich ganz plötzlich Luftnot bekommen und mein Puls war ganz schnell und ich habe auch Es Schmerzen. tut mir so leid. Ja, und ich habe auch Schmerzen im linken Brustkorb, so auf der ganzen linken Seite. Ja, Okay. ich bin sehr unruhig, weil ich so schlecht Luft kriege und die Atmung ist auch schneller. Ja, das Atmung ist macht mir große schneller. Okay. Strahlende Schmerzen. Frau Sorgen. Ja, Schmerzen auf der linken Brustseite. linken Brustseite. Okay. Ne, so strahlen auch vielleicht Rücken. Den Rücken, oder? Malen die Schmerzen aus? Nein, nicht so richtig. Also sie sind so auf der ganzen linken Seite. Ausmalen direkt tun sie nicht. Okay. So, seit 2 Stunden. Wie stark ist diese Schmerzen, Frau Hofer? In einer Schmerzskala 0 bis 10, 0, wobei 0 ist keine Schmerzen und 10 ist sehr starkes Schmerzen entspricht. Ja, ich würde sagen 7. 7, oioioio, okay, es tut mir so leid. Okay. Ist Schmerzen sich im Verlauf der Zeit verschlechtert, oder? Na, also die gingen ganz schnell los. Das ging sofort ganz plötzlich. Und jetzt sind sie vielleicht etwas weniger geworden, aber sie sind immer noch sehr stark. Okay, können Sie ein bisschen beschreiben, bitte, die Schmerzen? Welche Charakter haben die Schmerzen? Ja, sie sind mehr so, Brennend, stückend oder stichend? mehr so dumpf. Dumpf. Ja, dumpf würde ich sagen. Und wenn ich tiefer atmen will, verstärkt sich der Schmerz. Okay, ich bin verschlechtert. Ja, okay. Ist diese Schmerzenlage abhängig, Frau Hofer? Nein, ich kann mich nicht hinlegen, weil da bekomme ich noch schlechter dann Luft. Ich muss Ja. mich eigentlich immer hinsetzen. Okay, Sie müssen immer hinsetzen. Okay. Ist das erste Mal, Sie haben diese Schmerzen gehabt, Frau Hofer, Ja, oder haben Sie schon mal? sowas habe ich noch nie gehabt. Erste Mal, okay. Okay, so. Haben Sie andere Beschwerden? Sie haben gesagt, Sie haben Atemnot. Und haben Sie andere Beschwerden? Zurzeit noch andere Beschwerden? Ja, genau. Ja. Ich kann seit einer Woche keinen Sport mehr machen, weil ich bin Ein Sport. einer Woche bin ich umgeknickt mit dem linken Sprungfuß im Knöchel. Und da ist der Knöchel ziemlich dick geworden. Ich habe das bandagiert und habe seitdem keinen Sport gemacht. Ich mache sonst sehr viel Sport. Okay. Okay, so gerade, ich meine, haben Sie schwindelig, Sie sind schwindelig, ihr sind schwindelig oder haben Sie, Entschuldigung, zum Beispiel haben Sie, Nachschweiß. ja, Nachschweiß oder Kaltschweiß. Nachschweiß. Als das eben so plötzlich Schüttelfrost. losging, da habe ich auch einen Schweißausbruch bekommen. Aber Nachtschweiß habe ich sonst nicht. Nein, das habe ich nicht. Schweiß, okay. Haben Sie Schüttelfrost? Nein. Kein Schüttelfrost. Okay, gut. Vielleicht haben Sie haben Sie, Frau Hofer, andere Beschwerden, Fieber zum Beispiel? Nein, Fieber habe ich auch nicht. Keine Fieber, sehr gut. Kopfschmerzen. Nein. Diarrhoe oder? Was ist Diarrhö? Entschuldigung, es tut mir so leid. Haben Sie Verstopfung oder Durchfall? Ja, ich hatte früher Durchfall häufiger und dann hat man festgestellt, dass ich eine Glutenunverträglichkeit habe. Aha, okay. Seitdem ich Interessant. aber dort eine Diät einhalte, habe ich keine Durchfälle mehr und auch keine Bauchschmerzen mehr. Okay, ich habe gerade keine Beschwerden. Okay, so als Vorerkrankungen, Frau Hofer, haben Sie irgendwelche Erkrankungen, von denen ich wissen soll? Einmal seit vor 5 Jahren wurde diese Glutenunverträglichkeit festgestellt. Und dann habe ich im Frühjahr immer starken Heuschnupfen. Und dann habe ich auch teilweise Asthma während dieser Heuschnupfenzeit. Dann Okay, seit wann? muss ich, ja, seit 20 Jahren. Und dann Okay. muss ich auch Tabletten nehmen. Antiallergietabletten und auch manchmal Asthmaspray, sonst kann ich keinen Sport machen. Okay, wissen Sie, wie heißt diese Medikamente, Frau Hofer, diese Antiallergie? Also das Spray heißt Salbutamol und das Salbutamol. Medikament jetzt dieses Jahr war ein neues, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich brauche es jetzt auch nicht mehr nehmen, das geht meist so bis Ende Mai und dann hört das auf. Und welche Medikamente, Entschuldigung, Asthma-Spray oder Antiallergie? Diese antiallergischen Tabletten, die kann ich im Augenblick nicht erinnern. Den Zettel habe ich zu Hause. Okay, so bis am Ende Mai, Sie haben gesagt. Meistens geht das so von April bis Mai mit dieser Symptoma, mit diesen Aha, Symptomen. okay. Sie nutzen nicht immer. So, okay, wie viel Mal pro Tag benutzen Sie, Frau Hofer? Ja, wenn es je nachdem, wie stark das ist. Manchmal muss ich dreimal sprühen, viermal. Und ich von den Tabletten habe ich jetzt immer zwei genommen. Aber wie gesagt, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Okay, so Tablet zweimal pro Tag und Spray manchmal drei, manchmal viermal. Habe ich Ja. richtig verstanden? Okay. Okay. So haben Sie andere Vorerkrankungen, vielleicht Bluthochdruck, Sie sind sehr, sehr jung, aber Nee, Bluthochdruck manchmal, habe ich leider. nicht. Oder Nein. Blutzucker. Nee. Ja, okay, sehr gut. Genau. So, Frau, aha, ja, ich verstehe, sehr gut. Frau Hofer, nehmen Sie, Sie haben gesagt, Antiallergik und Asthmaspray, benutzen Sie vielleicht andere Medikamente ein, regelmäßig oder ab und zu? Sonst nehme ich keine Medikamente ein. Keine Medikamente, sehr gut. Wurden Sie schon operiert, Frau Hofer, Ja, einmal? als Kind wurde ich Blinddarm operiert, da war ich, glaube ich, 10 Jahre alt. Sie Und waren 10 Jahre alt. Und? ja, Blinddarm und dann hatte ich einen Bruch im Außenknöchel, rechts, rechte Außenknöchel, da war ich 21, da bin ich beim Joggen auch umgeknickt und da war der Knöchel gebrochen, das wurde operiert. Okay, wo diese Knöchel genau? Ja, wie heißt das? Rechtes Sprunggelenk. Rechtes Sprunggelenk, okay. So, diese Operationen waren komplikationslos, oder? Die sind gut verlaufen. Ja, sehr gut. So, Sie haben Gluten- und Unverträglichkeiten. Ja, Und nur haben Sie andere Allergien, oder? bis auf Gluten Unverträglichkeit habe ich keine Unverträglichkeiten. Geht's sonst? Okay, sehr gut. So, Frau Hofer, rauchen Sie? Nein, ich habe noch nie geraucht. Sehr gut. So, trinken Sie Alkohol? Ja, aber ganz unregelmäßig, vielleicht mal auf einer Feier oder an einem Feiertag, aber das ist ganz selten. Vielleicht einmal im Monat trinke ich vielleicht mal ein Glas Wein, aber das ist wirklich selten. Ah, okay, sehr gut. So, bitte nehmen Sie Persönlich, Frau Hofer. Das ist Ach eine so, ich wollte noch fragen, standardmäßige Frage. ich nehme noch ein Medikament, ich nehme die Pille. Aha, okay. Pille, okay. Einmal pro Tag, oder? Ja. Okay. Sehr gut. Wissen Sie, wie heißt diese Medikament, diese Pille? Ach, ich bin gerade so aufgeregt zurzeit, muss ich Ihnen nachher sagen. Ich muss das noch mal raussuchen. Ja, alles klar. Okay, so Frau Hofer, bitte nehmen Sie persönlich diese eine standardmäßige Frage. Nehmen Sie sonstige Drogen? Nein. Okay, keine Drogen. Sehr gut. Okay, so Sie haben gesagt, Sie nehmen Pille. Wann war Ihre letzte Periode? Haben Sie Probleme mit Nein, normalerweise nicht. Periode oder? Okay, Ich gehe auch ist mit regelmäßig Regeln. zur Gynäkologin. Da ist ein Sehr gut. Wann war Ihre letzte Periode? Na, vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen. Wie alt waren Sie, wenn Sie haben erste Periode bekommen? 12. So 5 Jahre. Okay, sehr gut. So, Frau Hofer, sind Sie verheiratet? Nein. Okay, haben Sie Kinder? Nein. Und haben Sie Beziehungsleben gefertigt oder Freunde? Ich habe einen Partner. Sie haben einen Partner. Okay, sehr gut, Sie haben keine Kinder. Was machen Sie beruflich? Ich bin Programmiererin in einem IT-Unternehmen. Okay. Haben Sie Probleme mit Ihrem Job? Nein, Belastung ab. es ist ein anstrengender Job, aber ich mache ihn gerne. Sehr gut. Okay, so sind Ihre Eltern gesund, Frau Hofer? Mein Vater, der ist 66 Jahre alt, der hat eine Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung. Vor Jahren bekam er drei Stents. Oh, okay, Aber so lang. es geht ihm soweit jetzt aber ganz gut. Ganz gut, okay. Also hat er andere Erkrankungen auch oder nur das? Nein, nein. Sonst hat so ein bisschen Arthrose in den Fingern, aber die Ärzte sagen, es ist kein entzündliches Rheuma, es ist Arthrose. Ah, okay, sehr gut. So, Frau Hofer, ist Ihre Mutter auch gesund Ja. oder hat sie Meine Mutter ist 65 Jahre alt. Die hatte 65? 65. Die hatte schon in den letzten Jahren eigentlich schon mehrfach Venenthrombosen in den Beinen. Oh, okay. Beine. Beide Beine? Ja, ich glaube, es waren ja beide Beine. Ja, okay. So haben die Geschwister, Frau Hofer. Ja, eine Schwester, die ist 2 Jahre älter. Die hatte eine Beinvenenthrombose nach Kaiserschnitt, nach der Geburt. Also ihres Kindes. Das war vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren. Ja, okay, so, es tut mir so leid. Frau Hofer. Ich bin fertig mit meinen Fragen. Möchten Sie etwas mir sagen, etwas besonders von denen ich müssen sollen? Ja, also ich frage mich, was kann das sein? Das war so plötzlich gekommen jetzt gerade. Ja. Das war auch sehr bedrohlich. Es ist immer noch sehr bedrohlich, aber ich weiß Ja. nicht, was es ist. Ja, ich möchte ein paar Untersuchungen durchführen, Frau Hofer. Leider, ich kann jetzt sehr wenig ihr sagen. Deswegen, zunächst, ich möchte Sie körperlich untersuchen und ein Okay. paar Untersuchungen durchführen. Ja, aber meine Fehlerdiagnose ist, es kann ja etwas mit Herz. Vielleicht haben Probleme mit Herz. Okay. Deswegen, Sunas, ich möchte sofort eine EKG durchführen und Laborchemie. Ja, danach, wir können, ich glaube, mehr sagen. Okay, gut. Mehr Informationen Ihnen geben. Okay, können wir uns, So. können andere Kollegen, haben andere Kollegen noch Fragen? Hören Sie mich? Da unten gibt es eine Frage, geschwollene Beine habe ich gelesen, aber ich kann es nicht alles lesen. Darf ich Könnten etwas fragen? Ja, bitte. Haben Sie, Sie sagten Luftnot. In gleicher Zeit haben Sie verloren Bewusstsein? Können Sie das noch einmal wiederholen? Ich habe das noch nicht Haben mit. Sie Ihr Bewusstsein verloren? Nein, nein, habe ich nicht. Nur so Husten. Husten. Husten. Nein, husten muss ich jetzt auch nicht. Sonst, ich habe eigentlich ganz selten Husten, aber jetzt muss ich jetzt auch nicht mehr husten. Nee. Könnten Sie vor einer Woche einen Unfall genau beschreiben? Ja, da bin ich beim Joggen Ja. mit dem Fuß umgeknickt. Umgeknickt beim Joggen. Fuß. Welche Fuß, Ich rechte bin oder? umgeknickt. Im linken Fuß. Der rechte Fuß wurde schon mal operiert vor Ja. Jahren, aber ich bin jetzt mit dem linken Fuß umgeknickt und dann wurde das auch ziemlich dick und dann habe ich gekühlt und bandagiert und hochgelegt und in den letzten Tagen ist das Bein auch ein bisschen geschwollen, der Unterschenkel, am Knöchel auch. Und ich habe dann eben mich geschont. Ich konnte gar nicht mehr joggen. Sonst jogge ich ja sehr viel. Deswegen sind Sie eine Arzt besuchen. Dieser Unfall. Nein, Deswegen. ich war nicht beim Arzt. Okay, danke schön. Ich denke, alle Fragen gestellt. Wir haben eine Diagnose denken. Und Gönül, können wir Arzt-Gespräch anfangen, oder? Ja, natürlich. Ja. Okay. Okay. Bitteschön. Okay. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich Guten gerade Tag, Cornelia. eine Aufnahme. Bitteschön. Kein Problem. Ja, ich kann nicht meinen Patienten sehen. Ja, bitteschön. Ja, Ende. Okay, hallo. Ja, Ja. Entschuldigung. Hallo, Herr Oberarzt. Ich habe gerade einen Patient aufgenommen und ich möchte, wenn haben Sie Zeit, ich möchte Ihnen Ja, vorstellen, habe ich. vorstellen. Ja, okay, danke schön. Frau Verena Hofer, 38 Jahre alt, 14. März 1985 geboren, 59 Kilogramm und 1,72 Meter groß. Und hat sich bei uns wegen seit 2 Stunden plötzlich aufgetretener Thoraxschmerzen links vorgestellt. Die Schmerzen hätten plötzlich angefangen. Sie sind dumpf und in einer in uns schmerzenden State ist 7 und 10. Patienten haben Probleme beim Atmen. Ich meine, Patienten hat Luftnot und Schmerzen haben sich nicht verschlechtert, seit 2, ja, ein bisschen vermindert. Schmerzen haben ein bisschen sich vermindert. Vermindert. Und Ja. ja, okay. So, Patienten hat gesagt, er kann nicht hinlegen, sondern muss immer hinsetzen. Diese Schmerzen hätten zum ersten Mal passiert. Auch Patienten hat der Patient hat ihre linken Knöchel Fußknöchel schädigt. Vor einer Woche berichtet die Patientin, habe sie eine wohl eine Patient, Distorsion im linken Sprunggelenk erlitten. Eine ja, linken Sprunggelenk erlitten. Sprunggelenk. Ja. Ja. Die anderen Fragen wie Fieber, Kopfschmerzen, Stuhlfrost, Schweißbruch, Verstopfung wurden verneint. Und die Patienten haben Durchfall, aber sie berichtete es wegen Glutenallergie, Besteht bei der Patientin eine seit 5 Jahren bekannte Glutenunverträglichkeit? Glutenverträglichkeiten. Ja, genau. Seinerzeit hatte sie Symptome wie bei einer Zöliakie mit Durchfällen, Bauchschmerzen. Ja? Ja, genau. Gut. Und als Vorerkrankungen, sie hat seit 5 Jahren bekannten Asthma, ich meine, seit 20 Jahren, Entschuldigung. Nein, seit 20 Jahren eine saisonale Polynosis, eine Ja, ein Polynosis, saisonale saisonal. Polynosis mit Asthmasymptomatik. Ja. Okay. Nee, Patienten nehmen Medikamente als nehme gegen diese Asthma-Polynosis, Saisonal-Polynosis, Antiallergie-Tablets. Tablette nimmt ein Antiallergikum sowie Salbutamol-Spray. Das Antiallergikum kann die Patientin zurzeit nicht benennen. Nicht, den Namen des Antiallergikums kann die Patientin nicht benennen. Ja, genau. Gibt es sonst Risikokonstellationen bei der Patientin? Diese Risiko, wegen dieser Schmerzen, meinen Sie? Wegen der Symptome, die die Patientin bietet. Die Patientin bietet Risiko, ja, Embolie eigentlich, wegen dieser vielleicht. Raucht die Patientin? Ist die Patientin übergewichtig? Nein. Die Patientin raucht nicht. Ich rauche nichts. Alkohol ist sehr wenig Alkohol. Okay. Patienten konsumieren sehr wenig Alkohol. Patientin ist sehr sportlich, treibt regelmäßig Ausdauersport. Ja, aber seit einer Woche wegen dieser Luxation, ich meine, wegen In der dieser Distorsion. Dislokation, Distorsion. Distorsion ist eine Bänderzerrung. Ja, eine Bänder, ja. keine Luxation. Luxation wäre ja noch dramatischer. Aha, okay. Aha, danke schön. Sportpause, es besteht, die Patientin hat eine Sportpause seit einer Woche Ja, und genau. bezüglich dieser Beschwerden bisher keinen Arzt aufgesucht. Ja? Ja. Gut. Gibt es Risikokonstellationen in der Familie? Ja, genau. Vater ist Vater habe dein Vater habe drei Herzstand. Habe Herzerkrankungen. Ja, der Vater, 66 Jahre alt, hat eine bekannte koronare Herzerkrankung und Zustand nach Dreifachstentung vor 3 Jahren. Ja. Und Arthro, die andere Beschwerde, beim Vater ist Arthrose im Finger. Ja, okay. Aber es Die ist Mutter? besonders unauffällig. Okay. Mutter ist 65-jährige Mutter, hatte Venenthrombose letztes Jahr. Beide Beine. Auffällig bei der 65-jährigen Mutter sind mehrere Beinvenenthrombosen innerhalb der letzten Jahre. Mehrere. Ja. Beinvenenthrombosen Aha, innerhalb der letzten ja. Jahre. Und gibt es Geschwister? Ja, sie hat eine 2 Jahre ältere Schwester. Ja. Sie litt an Venenthrombose nach Cäsariensektion vor 5 Jahren. Ja, okay. Gut, also woran denken Sie jetzt bei dieser Konstellation? Sie berichten, wenn ich das wiederholen darf, über eine Patientin, die vor 2 Stunden eine akute Dyspnoe Ja, genau. hätte. Zuerst war die Dyspnoe begleitet von einem starken Schmerz. Links. Woran denken Sie bei dieser Symptomatik und bei der Vorgeschichte? Ja, ich denke, mein Verdachtsdiagnose ist Lungenembolie. Ja. Aber zunächst, ich möchte Myokardinfarkt einschließen. Ja. Gut. Und weshalb denken Sie an eine Lungenembolie? Ja. Warum? Warum eine Weil Lungenembolie? es ist, ja, es ist diese Distorsion im Ja. vielleicht, ja, Ja, in der Vorgeschichte ein Bagatelltrauma am linken Sprunggelenk mit Schwellung des Unterschenkels und Ja, des genau. Gewebe. Und Ducke ist und auch Bein ist Ducke. Gibt es eventuell doch eine Auffälligkeit in der Familienvorgeschichte? Die Mutter hat mehrere Beinvenenthrombosen. Ja, Die genau. Schwester hat eine Beinvenenthrombose. Die Patientin nimmt die Pille. Ja, genau. Eventuell auch daran denken, dass eine Gerinnungsstörung in der Familie vorliegt, die bisher noch nicht entdeckt worden ist. Ja. Ja? Das stimmt ja. Ne? Da muss man sicherlich neben der Akutdiagnostik, die jetzt laufen muss, dran denken, weil das ist ja schon auffällig, dass die Mutter mehrere Beinvenenthrombosen hatte, die Schwester hat eine nach Sektio und jetzt die Patientin nach diesem Bagatelltrauma. Das muss keine Gerinnungsstörung sein, aber es sollte man auf alle Fälle ausschließen, daran denken. Gut. Das stimmt. Okay. Ich bin mit Ihrer Verdachtsdiagnose einverstanden. Was käme differentialdiagnostisch noch in Frage? Sie sprachen von Myokardinfarkt. Mein Vater hat litt an auch Herzerkrankung. Ja. Und diese Symptome, es linke Brustschmerzen, meine Okay. links Thoraxschmerzen, plötzlich sehr starkes Schmerzen kann Gut. So. wegen Myokardinfarktes passieren oder Coronarschwäche. Okay. So, bei Ihrer Genau. Schilderung, bei der Vorstellung ist mir aufgefallen, dass Sie relativ wenig medizinische Fachausdrücke benutzt haben. Sie sprachen von Durchfall, Sie sprachen von keine Verstopfung, da sollten Sie Obstipation sagen, bei Durchfall Diarrhö. Das versuchen Sie bitte, bemühen Sie sich, dass Sie das möglichst, weil das ist wichtig für die Vorbereitung. Ich bin so aufgeregt mit allem, nur weil ich weiß, Die Zeit haben der Vorbereitung, dass Sie hinschreiben: Durchfall gleich Diarrhö ja, genau. und Obstipation. Ja. Das vielleicht als System dann aufschreiben. Und die Patientin stellte sich eben vor, das war das erste, vor 2 Stunden akute Luftnot. Dann heißt das wegen einer, berichtet über eine akute Dyspnoe, ja, mit linksthorakaler Schmerzsymptomatik oder mit einer linksthorakalen Schmerzsymptomatik. Dazu kommt, dass in der Anamnese-Vorgeschichte vor 8 Tagen oder vor einer Woche Bagatelltrauma wohl in Form einer OSG oder Distorsion linkes Sprunggelenk ist ja meistens ein sogenanntes Supinationstrauma, was da passiert beim Joggen, dass die Leute also supinieren und dann umknicken und das führt dann oft zu dementsprechenden entweder Wandläsionen oder auch zu Hämatomen, die eben dann zu dieser Schwellung im Unterschenkel geführt haben und dann wahrscheinlich zu einer Thrombose und dann zu dem Embolus. Ja. Wichtig wäre vielleicht bei dieser Akutsymptomatik gewesen, das haben Sie dann später gemacht, ich mache noch ein EKG, dass Sie ruhig sagen, bei der Erstschilderung dieser Beschwerden, dass Sie sagen, Frau Hofer, ich mache jetzt gerade mit Ihnen ein EKG und messe Ihren Sauerstoffgehalt im Blut, messe Ihren Blutdruck. So, das wäre so eine Erstversorgung, die vielleicht für die Patientin beruhigend wirkt und wo Sie sich schon mal ein Bild verschaffen können und wo Sie dann auch sagen können, wenn der Oberarzt fragt, wie ist der Blutdruck oder wie ist das EKG, dann können Sie schon sagen, ich habe das hier gemacht, das EKG, und das ist der Aufnahmebefund, oder ich hänge die Patientin an einen Monitor, um zu sehen, hat die Patientin vielleicht Rhythmusstörungen bei diesem Beschwerdebild. Das wäre hilfreich, glaube ich. Ja, genau. Hauptsächlich dran denken, die Schilderung, die Worte der Patientin umsetzen in medizinische Begriffe. Na? Ja? Weil das möchte ja der Oberarzt hören oder soll ja bei der Prüfung auch möglichst, wird ja abgefragt oder auch gewünscht und gefordert. Und dass Sie das vielleicht nochmal in Ihrem eigenen Training nochmal so in den Vordergrund stellen. Na? Ja, meine Kollegin Ja. hatte heute Wann haben Sie Prüfung? Mitte August. Mitte August. Okay. Gut, ich habe jetzt